Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 928 an Schiller. Hier, mein Wertester, die Aushängebogen des Programms auf aktenweise geheftet, bis ich Ihnen ein besseres Exemplar zuschicken kann, möchten doch unsere Bemühungen Ihnen einigen Beifall ablocken. Ich gehe heute Abend nicht in die Komödie. Wie halten Sie es? Mögen Sie mich vielleicht gegen 8 Uhr besuchen und alsdann Wolf bei mir erwarten, welcher wohl in das Schauspiel gehen wird? Weimar am 21. Dezember 1803. G.